willkommen bei der zweiten Episode von Ampere, hier auf SRF Virus, deinem wöchentlichen Stromstoss aus der Elektronika. Wie bereits letzte Woche zeigen wir euch handpflücktes Querbeet aus einer Vielzahl von Genres, immer in der Nähe von elektronischer Musik. Gerade letzte Woche bin ich noch in London und in Prag gewesen. Jetzt bin ich wieder hier und präsentiere euch die neueste Folge von Ampere als Podcast oder im Radio. Die Episode featuret wieder eine Vielzahl von elektronischer Musik aus der Schweiz, Frisches und Zeitloses aus England, Zukunftsweisens aus Russland und alles zwischendrin. Von träumerischen Synth-Klängen, Dub-Infused Techno, über Garage bis hin zu Elektro und Breakigem bietet die Show wieder eine breit gefächerte Selection von der Ampere-Redaktion. Ich bin der Benny und wünsche viel Spass bei der zweiten Episode von Ampere, hier auf SRF Virus. Experimentelle Natur, direkt aus dem Herz von der Schweiz. Der Track stammt von seinem letzten Album «Expressions of Transactional Behavior» auf dem Berner Label «Unvague» rausgekommen. Kann man im Übrigen auch auf einer wunderschön pigmentierten Kassette kaufen. Das Sammlerstück kriegt ihr auf ihrer Bandcamp-Seite. Einer meiner All-Time-Favorite-Künstler aus England. Minimalistische Klänge, bittersüße Atmos und präzise Percussions zeichnen seine Produktionen aus und irgendwie schafft es der Bass Don aus Manchester auf allen möglichen Labels zu releasen. Techno auf R&S, Drum Bass auf Exit und Dubstep auf Smoking Sessions. Auf so eine Diskografie würde so manche und manche gerne zurückblicken. Der Track heisst Realize und ist von seinem kürzlich erschienenen Album Images. LP müsst ihr unbedingt auschecken, wir verlinken in der Spotify-Playlist. We'll be right back. Der Ben Westbeach ist eigentlich ein ziemlich guter Sänger, jedoch unter seinem Pseudonym Breach in der pop-affinen Tech-House-Szene bedeutend bekannter. Der Überhit Jack aus dem 2013 geht auf seinen Nacken. Die Nummer jetzt ist aber ein bisschen subtiler. Culture von 2018 auf dem eigenen Imprint Naked Naked. Funk. Elektronische Musik aus Russland ist im Westen jahrzehntelang ignoriert worden. Mittlerweile ändert sich das aber. Nicht zuletzt dank Bad Techno. Der russische Artist bildet Speerspitze vom kreativen Techno-Nachwuchs aus Osteuropa und überzeugt mit Killer-Produktionen. Global, von Ost nach West, mitten aus Europa wie bei uns oder wie hier gerade aus Australien. Das ist Charles Murdoch. Der Track heisst Wet Logic. DJs wissen, von was ich rede. Es gibt Tools, die Klassikerstatus erreichen. Das DJ-Tool, das hier gerade läuft, Joe mit Claptrap, hat es im Jahr 2010 aus der Konkursmasse von Dubstep geschafft und ist auf Hessel Audio, einem Venue von seinem Label, rausgekommen. Ein absolut wegweisender Tune, der seine Zeitlosigkeit geschafft hat. Garage im Nachtleben. So viel steht fest. Umso mehr freue ich mich über die Feel Good Anthem. Das ist Roy Davis Jr. mit Gabriel, Live Garage Version, Vibes und Herz-Emoji. Spirit, spirit, spirit. Drum-Bass-Produzent, der Temporegler ein bisschen abschraubt. Das ist der brasilianische OG Spy mit «Don't You Leave Me» auf Hospital Records, einem wohl grössten DNB-Label im Moment. Und Laser in seinen DNB-Produktionen hat sich der Val Bristolian mit seinem letzten Album zurück zu seinen Wurzeln bewegt. Breaks, Classic Rave Samples und eine gehörige Portion Lieffrequenzen. Richtig so. You know that I love you. Ooh, yeah, yes I do. Don't you leave me. Ooh, baby. You know that I love you. Ooh, yeah, yes I do. Elektro, Classic Drum Machine Sound. Das ist Sansibar mit Ghetto of the Mind. Peggy Gou ist Multi-Instrumentalistin, Sängerin und Lieblings-DJ von der Masse. Sie droppt casual mit einem grossen Sonnenbrille-Brand eine eigene Kollektion, flirtet heftigstens mit dem Mainstream und zeigt trotzdem, dass man auch als Star im Underground kann kredibil as F bleiben. Der Track heisst Han Jan. CH Beats wird der Zucki-Resident Manuel Fischer gerade wieder in den Fokus gesetzt. Danger Noodle ist vom eigenen Label Ocelot Limited. Der Wirblomen ist seit seiner LP auf dem Hype-Label Lobster Termin exponentiell am Steigen. Grandiose Langspieler, Ampere Certified. Klänge und New Age Pads hier im Hintergrund. Das ist ein Remix von Honeybee, einem Sommerhit von Unknown Mortal Orchestra. Weniger Indie-Flair als im Original, ein bisschen mehr Aim and Breaks. Der New Yorker Baltra liefert den Remix. Auf SRF Virus. Das ist You and Evan mit Something Keeps Me Real Quiet auf Aus Music. We'll be right back. Nostalgische Drums und ein Hauch Synthwave. Seit dem Track Equation ist der Artist Palms Drax als Posterboy von Lo-Fi House in aller Munde. Zum Glück hat er den Ruf aber mit gewieften DJ-Sets rund um den Globus überschatten können. Der Tune heisst Love in Space, kürzlich released auf Deckmantel. Ampere. Thank you. Wieder mal Schweizer Qualitätsmusik hier bei Ampere. Das definitiv letzte Release auf dem abenteuerlustigen Strecke-Imprint aus Fribourg. Der Tune ist von Chokari und heisst Moon. Kurz vor Schluss von einem wahren ehemaligen Wunderkind. Das ist Scream mit Summer Dreams. Der Engländer hat mit 16 noch quasi im Alleingang Dubstep auf den Plan gebracht, ist jetzt aber irgendwo zwischen Disco, Techno und House daheim. nahe, jedoch nur im übertragenen Sinn. Ampere 2 neigt sich am Ende zu. Danke an alle, die zugelassen haben, egal ob online, gestreamt oder übers Radio. Die Folge wie auch die letzte bleiben online abrufbar. Für mehrstündige Vibes extraordinär ist also gesorgt. Falls euch der ein oder andere Track noch immer im Ohr bleibt, findet ihr die Tracklist zum Nachlesen online auf srf.ch/radio/srf/virus oder in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Folgt SRF Virus auf Instagram, Facebook oder YouTube und bleibt immer up to date bezüglich all things Ampere. Ich bin der Benny, danke fürs Zuhören und wir freuen uns bereits auf die nächste Episode von diesem Format hier auf SRF Virus.